Jeden Abend steh ich an der Brücke und verkaufe Blumen an manch liebes Paar. Ich seh den Glanz und das Leuchten ihrer Blicke und dabei wird mir ums Herz ganz wunderbar. Meine Blumen möcht ich selbst mir schenken, mich zu schmücken wie die allerschönste Braut. Ich will so gern nur für Augenblicke denken, dass jeder Mann von mir spricht und nach mir schaut. Es ist ein seltsames, schönes Gefühl, wenn auch das Ganze ein Traum, nur ein Spiel. In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine, denn die Liebe in hellen Mondenscheine ist das Schönste, Sie wissen, was ich meine. Einesteils und andererseits und außerdem, denn der Mensch braucht ein kleines bisschen Liebe, gerade sie ist im großen Weltgetriebe, für das Herz wohl der schönste aller Triebe. Einesteils und andererseits und außerdem, zwar was mich anbetrifft, habe ich dein Prinzip und ein ganz bestimmtes festes Ideal. Doch wenn heute einer kommt, der mir sagt, ich hab dich lieb, ist mir alles ganz egal. In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine, denn die Liebe in hellen Mondenscheine ist das Schönste, Sie wissen, was ich meine. Einesteils und andererseits und außerdem. Was mich anbetrifft, habe ich dein Prinzip und ein ganz bestimmtes festes Ideal. Doch wenn heute einer kommt, der mir sagt, ich hab dich lieb, ist mir alles ganz egal. Ja, ja. In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine, denn die Liebe in hellen Mondenscheine ist das Schönste, Sie wissen, was ich meine. Einesteils und andererseits, einesteils und andererseits und außerdem. Ja.